أوقات الظهر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Ich rede auf Arabisch und dann auf Deutsch. Und heute machen wir unser Plan weiter. Das bedeutet, wie unser Plan ist. Heute ist Montag und normalerweise Montag nehmen wir Hadithe von Riyad al-Salihin. Wir sind bei dem zweiten Kapitel bei Hadith nach meinem Verzeichnis 21, bei euch 20 auf Deutsch. Und zwar von باب التوبة من أبي سعيد الخدري رضي الله عليه عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أهل أن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. الحديث متفق عليه أي عند البخاري ومسلم. وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بارك الله فيكم أيضا أن يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه عظم رحمة الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، وفيه كذلك فضل العلم وفضل العلماء، وفيه خطر الإفتاء بغير علم وخطر التقول على الله بغير علم، وفيه كذلك بارك الله فيكم مسألة عظيمة هي من مكملات التوبة، أن الذي يخرج تائبا أو الذي يتوب عليه أن يترك كل ما يعيده إلى الحرام، يتركه سواء كان من الأرض أو من الأصحاب أو من الرفقاء أو من الأعمال التي يقوم بها. وفيه كذلك بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة حتى ولو كان الذنب عظيما. فهذا الحديث قصته سهلة فهمها أو سهل فهمها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذه الدقائق التي لم نطل فيها بإذن تعالى على فهم هذا الحديث. بارك الله فيكم. حديث Nummer 21 bei euch, Nummer 20, und ich werde nicht von der Übersetzung nehmen, sondern ich werde das selber jetzt erklären. Der Prophet Muhammad sagte, Es gab eine Person in dem Völkern vor euch, der hat 99 Leute getötet. Ein Mann hat 99 Leute getötet. Dieser Mann hat gefragt nach dem Wissenden auf der Erde. Das wird, wo ist der wissende Mann auf dieser Erde? Dann hat man ihn zu einem Mönch geschickt. Zu einem Mönch, zu einem Diener, aber der kein Wissen gehabt hat. Der hat Gott angebetet und so weiter, aber der hat kein Wissen gehabt. Dann kam der sozusagen derjenige, der die Leute getötet hat. Er kam zu ihm und er sagte ihm: Ich habe 99 Leute getötet. Habe ich die Möglichkeit, Reue zu zeigen? Habe ich die Möglichkeit, reumütig zu Allah zurückzukehren? Der Mönch sagte ihm: Nein, du darfst keine Reue zeigen, weil du so schlimm getan hast. Dann hat der Mann den Mönch getötet. Dann sind sie jetzt 100 Leute geworden. Er hat 100 Leute getötet. Dann hat er gefragt: Ich möchte zu dem Wissenden, zu einem Wissenden gehen, der Wissende. Dann hat man ihn zu einer wissenden Person geschickt. Der ging zu ihm, der hat ihm gesagt: Ich habe 100 Leute getötet, ich habe 99 getötet, dann habe ich einen Mönch gefragt, der hat mir das gesagt, dann habe ich ihn getötet, sowas. 100 Leute habe ich getötet. Habe ich die Möglichkeit, Reue zu zeigen? Der hat ihm gesagt: Natürlich. Wer verhindert dich, reumütig zu Allah zurückzukehren? Aber du musst dein Land verlassen, dein Dorf musst du verlassen und du musst zu einem anderen Dorf auswandern. Dort gibt es Leute, die Allah anbeten. Dort gibt es Leute, die Allah anbeten. Dann kannst du mit ihnen Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Und du darfst nicht zurück zu deinem Dorf. Du darfst nicht zurück zu deinem Dorf, weil dieses Dorf schlechtes Dorf ist. Als er in der Mitte des Weges zwischen den beiden Dörfern war, dann oder zwischen den beiden Ländern, starb diese Person. Starb, nachdem diese Person Reue gezeigt hat. Dann kamen die Engel der Barmherzigkeit und der Engel der Peinigung. Das wird Engel der Strafe, die Engel, die wir zuständig sind, dass sie die Leute in die Hölle bringen, und andere, die zuständig sind, die Engel der Barmherzigkeit. Diese wollen seine Seele nehmen und diese wollen seine Seele nehmen. Die sagen, der gehört in die Hölle, und die anderen sagen, nein, der gehört zu Paradies. Die sagen, er hat 100 Leute getötet. Die anderen sagen, er hat Reue gezeigt und er ist zu Allah reumütig zurückgekehrt. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen einen Engel gesandt. Er hat ihnen gesagt: Misst die Entfernung. Wenn er näher ist zum Dorf, zum guten Dorf, dann kommt er ins Paradies. Wenn er näher, oder das bedeutet, die Engel der Barmherzigkeit, werden ihn nehmen. Wenn er näher ist zum schlechten Dorf, dann kommt er, dann können die Engel der Peinigung ihn mitnehmen. Diese Person, als er beim Sterben war, als er auf den Boden fiel, er hat gekriecht mit seinem Kopf und mit seiner Brust. Der wollte endlich Reue zeigen. Der wollte das Dorf erreichen, das gute Dorf. Dann wollten sie messen. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala hat befohlen, hat die Erde befohlen, dass sie weit von dem schlechten Dorf wird und näher zum guten Dorf. Dann haben sie gemessen, der war näher zum guten Dorf. Die Engel der Barmherzigkeit haben sie ihn genommen und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn verziehen. Das ist ein großartige Überlieferung. Der Prophet Muhammad s.a.w. erklärt uns, wie Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig ist, gnädig ist. Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert die Reue. Wenn Barakallahu fikum, ein paar Minuten mit diesem Hadith nehmen, Ibni Ta'ala. Mir ist wichtig, dass man diese Geschichte kennt. 100 Leute getötet, Reue gezeigt, das Dorf verlassen, was schlecht ist, zum guten Dorf, auf dem Weg ist gestorben, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn verziehen. Barakallahu fikum, fi hadha al-hadith awalan, an al-insan yusrif ala nafsihi bil ma'asi. Yusrif. قد يسرف بالمعاصي يعني ما هذا القلب الذي عند الإنسان أن يقتل 99 نفسا ظلما وعدوانا هذا عظيم فالإنسان إذا أسرف على نفسه بالمعاصي هذا لا يعني أن الأمر انتهى رغم هذا الإسراف انتبهوا رغم هذا الإسراف ورغم هذا القلب القاسي إنما حصلت له في لحظة من اللحظات حصل له شيء دعاه موقف معين أو شيء معين الله أعلم نحن ما نعلم إنما حصل معه شيء دفعه إلى أن يفكر ويريد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوب فالإنسان إذا أراد أن يتوب وهو قد أسرف عن نفسه بالمعصية لابد أنه يسأل أحد الناس حتى يعلم فقال للناس دلوني على أعلم أهل الأرض وفيه بارك الله فيكم أن الإنسان يريد دائما الأفضل يعني ما قال دلوني على واحد إنما أراد العالم ولكن الناس دلوه على راهب وفيه في هذا أن الناس ما تستطيع تميز بين العالم والراهب الراهب المقصود به أنه يعبد الله ولكن عن غير علم أما العالم هو الذي يعبد ربه على علم ولكن أغلب الناس ما تميز بين العالم وبين كذا وهذا موجود اليوم يعني هذا موجود إذا طلع واحد بالتلفزيون حكى لكم كلمة على الإسلام الناس ظنته خلاص أكبر العالم معناه ما عنده شيء وقد يخرج عالم في التلفزيون عالم كبير وعنده علم لأنه يتكلم بمستوى راقي وبمستوى علمي والناس ما تفهموا يقول لك شو هذا يا رجل نريد واحد آخر هات واحد آخر فلو دلوه على الراهب فذهب إليه قال له أنا قتلت 99 الراهب قال له أنت لك توب أنت قال أهل العلم جهله قتله جهله قتله فالجهل قاتل الجهل قاتل أعطيك مثال أنه الجهل قاتل واحد يمشي وعنده مثلا شيء فيه سم وما يميز السم من الماء فجهلا يشرب السم يموت فإذا هذه المسألة جهله قتله لأنه جاهل لأن الله سبحانه وتعالى جعل باب التوبة مفتوح ولكن هذا لأنه كان جاهل فأفتى بغير علم وفيه كذلك خطر الفتوى بغير علم الفتوى بغير العلم تحطمك وقتل نفسه بجهله بأنه أفتى بغير علم قالوا ما لك من توبة قالوا أنا ما لي من توبة قتل فقال لا دلوني الآن على عالم أهل الأرض بدي عالمنا ولكن هنا الغريب هنا في هذه أنه رغم ذلك يا أخوة يعني ما ترك المسألة يبدو نية هذا الإنسان كانت صادقة في أنه يريد التوبة يعني ما ترك الأمر وإنما سأل مرة أخرى أنا أعلم أهل فدلوه على عالم يعرف أن يحول بينك وبينك يعني ما الذي يمنع عليك التوبة توب بشرط أنك تترك القرية اللي أنت فيها لأن العالم يعني أنه إذا تاب ولكن رجع إلى قرية السوء وما غير نفسه وما غير رفاقه سيرجع إلى المعصية وهذا في كثير من الناس في زماننا نرى هذا الأمر بعيوننا نحن الآن تلاقي إنسان يأتي المسجد يبدأ يصلي كذا هذه الأمور قد يحدث له في المسجد أحد الأخوة مثلا يفعل معه أمر لا يعجبه أو كذا فيذهب إذا كان عنده رفاق السوء يذهب يقول له لا تركك شوف هذول الناس ما يرجع والعياذ بالله وقبل قوي بارك الله فيكم Man kann aus diesem Hadith sehr viel lernen. Ich möchte aber nicht alles erklären. Wir möchten, barakallahu fikum, bestimmte Themen, sozusagen gegliedert Lernpunkte daraus. Erstens, eine Person, die 100, die 99 Leute tötet, was hat diese Person vom Herzen? Welche normale Person wird so viele Leute töten, ohne dass man im Herzen, sage ich jetzt, Leid und dass man im Herzen das Gefühl bekommt, wieso töte ich diese Leute? Aber manche Personen, ihre Herzen sind schon sozusagen verstorben. Also die kann kein Gefühl haben, egal was du ihm sagst. Und wenn man hier, barakallahu fikum, wenn man hier eine Sache sieht, wenn man eine Sache hier betrachtet, auch, subhanallah, bei uns Menschen, zum Beispiel, wenn man etwas Schlechtes getan hat früher. Damals, an dieser Stelle, was man gemacht hat, wenn man ihm sagt, hätte man mit ihm gesprochen, da hätte man überhaupt nicht reagiert. Jetzt sieht man, dass andere Leute die Sünde, die man früher gemacht hat, machen. Dann entwickelt man sofort Hass gegen diese Leute. Ja, aber was war mit dir? Was war mit dir? Und deshalb in der Stelle, dass man Sünden begeht oder in der Situation, dass man schlecht macht, man überlegt sich nicht richtig, man ist das anders. Wie diese Person genau? 99 Leute hat man getötet. Ja, möge Allah uns bewahren. Ein Herz verhärtet, hat überhaupt keine Gefühle mehr. Aber irgendwie, wir wissen nicht, der Prophet hat uns nicht erzählt, irgendwie kam die Person auf die Idee, Reue zu zeigen. Wer hat ihm das gesagt? Wie war das? Allahu a'lam. Aber durch unser Leben wissen wir, ja, es kann sein, du sprichst mit jemandem. Es kann sein, dass du vor deinen Augen etwas tust. Es kann sein, dass du träumst. Es kann sein, dass etwas passiert. Aber trotzdem Gewissen, ein bisschen Gewissen, Gutes mit diesem Herzen. Ein Mensch ist nicht absolut. Ein Mensch kann nicht absolut schlecht sein oder absolut gut sein. Ein Mensch ist relativ, kann gut und schlecht sein. Es gibt nicht 100%ig schlecht, 100%ig gut. Es gibt 99% schlecht, aber 1% bleibt gut. Und dieses 1% hat hier gewirkt. Ich möchte Reue zeigen. Ich möchte zu Allah zurückkehren. Ich möchte diese Sachen, was ich tue, verlassen. Aber wie? Der wusste nicht. Der hat gesagt, ich möchte zu jemandem, der Ahnung hat, sozusagen zu Spezialist, zu Experten. Wer ist das? Ein Gelehrter. Deshalb hat er gesagt, schickt mir zu den Wissenden, zu den meistwissenden Personen auf dieser Welt. Dann hat man ihn geschickt, aber zu wem? Nicht zu meistwissenden Personen, sondern zu einer Person, die Jahil war, die unwissend war. Aber ein Mensch, der hat Allah angebetet, der hat Gottesdienste praktiziert, aber die hat, und das beweist, das ist Beweis. Aber hier für uns ist wichtig, dass wir daraus etwas lernen. Die Menschen werden getäuscht. Und die haben diese das bedeutet, wie heute in unserer Tage, sagt zwei, drei Wörter gut über Islam, die Menschen denken, oh, diese Person ist Großgelehrter. Weil die keine Ahnung haben. Weil die das nicht wissen. Im Fernsehen vielleicht kommt eine Person, die nicht so viel Ahnung hat. Der ist Lehrer. Aber weil er Niveau hat, weil er richtig erzählt, die Leute sagen, nein, wir wollen von ihm nicht hören, was ist das? Weil die Menschen das nicht sozusagen bestimmen können, wer Gelehrter ist und wer kein Gelehrter ist. Und das ist genau in diesem Hadith. Er wollte zu einem Alim, der wollte zu einem Wissenden, aber man hat ihn zu einem Jahl geschickt. Zu einem Nichtwissenden. Aber weil dieser Jahl gebetet hat und Gottesdienst und Mensch war, hat man gesagt, ja gut. Der ging zu ihm, der hat ihm gesagt, ich habe 99 Leute getötet. Habe ich die Möglichkeit, Reue zu zeigen? Habe ich die Möglichkeit, zurück zu Allah zu finden? Der hat ihm gesagt, 99. Mit Sicherheit nicht. Der hat gesagt, nein. Der hat gesagt, nein. Der hat ihn auch getötet. Die sind jetzt 100 geworden. Die Gelehrten sagen, Jahluhu qatala. Der Mensch, seine Unwissenheit hat ihn getötet. Weil er unwissend war, der sollte ihm sagen, wenn er nicht weiß, der sollte ihm sagen, ich weiß es nicht. Geh zu einem anderen fragen. Aber nein, der hat gesagt, oh, du hast keine Möglichkeit mehr. Er hat ihn getötet. Und das ist auch ein Beweis für uns, dass man ohne Wissen kein Fatwa geben darf. Wenn du etwas nicht weißt, dann sagst du, ich weiß nicht. Nicht, dass du sagst, dann vernichtest du dich selber. Tötest du dich selber. Und die schlimmste Krankheit, schlimmer als AIDS, schlimmer als Krebs, schlimmer als Depression, die schlimmste Krankheit ist die Unwissenheit. Weil die Unwissenheit zu alles führt. Durch die Unwissenheit kann man alles Schlimmes machen. Diese Person, subhanallah, ausgerechnet, diese Person, nachdem er diese Erfahrung gemacht hat, mit diesem Mönch, trotzdem wollte diese Person Reue zeigen. Und das ist wallahi, ich meine, dass wir denken, ja. Schau mal jetzt, du kommst zum Beispiel in eine Moschee und du stellst eine Frage, die Leute vielleicht behandeln dich schlecht. Dann geht man nach Hause und sagt, ich möchte in diese Moschee nicht mehr kommen. Da will man nicht. Diese Person war, dieser Mann, der 99 getötet hat, sein Herz war verhärtet, der wollte darüber Reue zeigen. Der Mensch hat ihm gesagt, du kannst nicht. Der hat ihn getötet, 100 Leute, aber trotzdem ist das in seinem Herzen geblieben. Ich zeige Reue. Das bedeutet, er war wahrhaftig in diesem Moment. Der hat gesagt, ich möchte zu einem Wissenden, zu einem Alim. Die haben ihn zu Alim geschickt, der hat ihm die Geschichte erzählt. Der Alim, der Wissende, hat ihm gesagt, wer verhindert dich von der Reue? Du kannst doch Reue zeigen, aber unter einer Bedingung. Du verlässt deine Stadt und du gehst zu der anderen Stadt. Warum sagt er ihm das? Weil das normal ist. Schaut mal, wir haben Allah hier erlebt, hier in der Moschee erlebt. Ein Mann ist bekannt hier in Leipzig, der war kriminell. Dann haben wir mit ihm gesprochen und so weiter. Der hat gesagt, ich komme in die Moschee. Und Allah, einmal sehe ich ihn, der kommt. Der hat gebetet. Beim Gebet hat er seine linke Hand auf die rechte getan. So. Ein Bruder, der hat ihm gesagt, ach, das ist falsch. Du sollst recht auf links tun, nicht links auf recht. Der hat gesagt, was ist das? Ihr seid unhöflich und ihr wollt mir zeigen, wie ich bete und so weiter. Ich komme nicht mehr. Und er ist nicht mehr gekommen. Möge Allah uns bewahren. Warum auch? Weil seine Clique ihm gesagt haben, lass, was sind diese Leute, die bärtigen und so weiter. Das passiert. Deshalb der Gelehrte hat gewusst, der hat ihm gesagt, du bleibst nicht in deinem Dorf. Die Leute in deinem Dorf, die sind schlecht und die machen schlecht. Du musst zu Leuten gehen, die gut sind und die machen Gutes. Weil wenn du mit Leuten, die schlecht tun, bleibst, dann wirst du automatisch schlecht werden. Und wenn du mit Leuten kommst, die gut sind, automatisch wirst du gut. Außer, dass dein Herz nicht sauber ist. Aber allgemein, das ist sehr wichtig. Deshalb, der hat ihm sozusagen Medikament gegeben. Dein Medikament ist, wenn du Reue zeigst, du zeigst Reue, du bereust, was du gemacht hast, du machst das nicht mehr und du verlässt dieses Dorf. Deshalb, das gehört zu Tauba, dass man den Platz und die Leute auch sozusagen tauscht. Damit man nicht zurückkehrt zu dem, was man macht. Angenommen, eine Person trinkt immer Alkohol. Und der geht jeden Tag in eine Bar. Der sagt, ja, ich trinke nicht. Einmal hat er Probleme, hat er Ärger und sowas. Einer sagt ihm, komm mal, nur ein bisschen, du vergisst alles. Nur eine, ja genau. Dann pop, macht er. So, aufpassen, Barakallahu fikum in diesem Sinne. هذا الرجل انطلق وكان ولكن تائبا فعلا يعني هو ناوي التوبة وصادق في توبته فلما وصل نصف الطريق ويا أخوة هذه عبرة عظيمة لنا طيب لماذا نحن النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا هذا حتى يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى رحيم. لما وصل نصف الطريق الله أماته. وفيه يا أخوان أن الإنسان ما يعلم متى تأتيه المنية. شوفوا هذا الرجل لو مات بعد سؤال الراهبي يا لطيف. فإذا العالم فلما انتصف الطريق مات. فأثناء الموت لما سقط قال أهل العلم هنا فنأى بصدره نحوها. شو معنى فنأى بصدره؟ يعني وضع صدره على الأرض وزحف فقط يريد يصل، لأنه خلص أراد أراد أراد يطهر نفسه لله سبحانه وتعالى. يا أخو الله ما في إنسان يعمل معصية إلا في قلبه مثل السكاكين تضرب الدر إلى أن يموت القلب. فإذا مات القلب خلاص ما عاد يشعر. فلما سقط أتت ملائكة العذاب ملائكة الرحمة نريده لا نريده نريده نريده كذا. فالله سبحانه وتعالى أرسل ملك قيس الأرض فقاسوها. الأصل كان هو أقرب إلى قرية السؤثر، ولكنه لأنه خرج إلى الله سبحانه وتعالى تائبا فاعلا ذلك لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يرحم ويغفر. فالله سبحانه وتعالى أمر الأرض أن تتباعد عن القرية السوء وأن تقترب من القرية من قرية الخير. فقاسوا فكان أقرب إلى قرية الخير فغفر الله سبحانه وتعالى وادخله الجنة. لذلك سؤالنا هل قتلت 99؟ تقول لي لا. هل فعلت هل فعلت؟ تقول لي لا. طيب ما الذي يمنعنا من التوبة؟ يمنعنا من التوبة المعاصي والشيطان، يمنعنا رفقة السوء، يمنعنا مصالح الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نرجع إلى ربنا وأن نكون من أهل الحق. بارك الله فيكم. Dieser Mann hat das angenommen, was der Gelehrte ihm gesagt hat. Und das ist wichtig. Wenn du kein Wissen hast und ein Wissender dir etwas sagt, belegt, dann sollst du das annehmen. Und wenn du später suchst, ist kein Problem. Aber am Anfang also. Der hat das sofort angenommen, die Anweisungen von dem Gelehrten. Und er hat sich auf den Weg gemacht. Als er in der Mitte des Weges war, er starb. Beim Sterben ist er auf den Boden gefallen. Dann ist er gekriecht durch seine Brust und Kopf und er wollte erreichen, weil diese Person wahrhaftig war. Der wollte endlich diese Sachen verlassen. Der hat viel schlecht getan und er hat am Ende gewusst, dass dies nicht gut ist, dass man viel schlecht tut. Und hier, Barakallahu fikum, pass auf, wie das schön ist in diesem Zusammenhang. Dass man, trotz dass man schlecht getan hat und so weiter, hat man eine Entscheidung getroffen. Ich muss das verlassen. Und da war man wahrhaftig. Egal was du gemacht hast, du kannst zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Aber du musst aktiv werden. Nicht, dass man sagt, ja, ich zeige Reue und das tut man gar nicht. Als er fiel, kriechte er mit seinem Kopf. Er wollte endlich erreichen, was er wollte. Und das ist Motivation, das ist Engagement, das ist Entschlossenheit. Dann war er auf dem Weg. Und dann ist er gestorben. Beim Sterben kamen die Engel von der Barmherzigkeit und die Engel von der Peinigung. Die wollen ihn. Normalerweise war er näher zum Dorf, was schlecht war. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig, allgnädig. Alle Erbarme, subhanahu wa ta'ala. Der Mann wollte endlich Reue zeigen, wollte endlich sich reinigen. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel gesandt. Die sollten die Entfernung messen. Normalerweise war er näher zum schlechten Dorf. Aber man hat Allah subhanahu wa ta'ala hat die Erde befohlen, dass sie weit wird vom schlechten Dorf und näher zum guten Dorf. Die haben gemessen, der war näher zum guten Dorf, aber mit Handbreite. Das war Barakallahu fikum, als er fiel, sagen die Gelehrten, als er fiel und mit seinem Brust gekriecht hat, der hat diese Breite gehabt. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm verziehen, und das ist ein Barakallahu fik, großartige Überlieferung. Damit wir wissen, egal was du getan hast, es gibt eine Möglichkeit. Nicht, dass man die Hoffnung verliert. Und nochmal erkläre ich, was ich gesagt habe. Wir sehen manche Leute heute, die bestimmte Sünden begehen. Wir hassen das. Wir wollen mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Aber vielleicht hat man diese Sünden selber früher gemacht. Du warst auch eines Tages so wie diese Leute. Deshalb, man sollte auch die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Man war schlecht, man ist gut geworden. Man hat Sünden getan, man hat die verlassen. Aber Wahrhaftigkeit, Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung zu bitten, Reinigung, Reinigen des Herzens, Aufrichtigkeit sind sehr wichtige Sachen in diesem Zusammenhang. Und Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt uns davon, damit wir die Hoffnung niemals verlieren. Das heißt nicht aber, dass man viele Sünden begeht und sagt man, ja, ich werde Reue zeigen. Ja. Wie wäre es, wenn dieser Mann gestorben war, nachdem er den Mönch getötet hat? Dann hat er ihn verloren. Manche sagen, ja, wir zeigen Reue. Schaut mal, dieser Mann, der hat Reue gezeigt und der wollte das vollenden. Aber der hat das nicht geschafft. Der hat bis Mitte des Weges geschafft. So, aufpassen, Barakallahu fikum. Nicht, dass man sagt, später werde ich Reue zeigen. Vielleicht hast du keine Zeit für später. Vielleicht hast du keine Zeit für später. Das ist genau wie diese Geschichte. Das bedeutet, wenn man schlecht gemacht hat und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Person zum guten Weg gebracht, das ist große Gabe, Allah liebt dich. Indem Allah subhanahu wa ta'ala dir Möglichkeit gegeben hat, Reue zu zeigen und das zu ändern, was du früher gemacht hast. Das ist Barakallahu fikum, dieses Hadith. Man könnte auch viel erzählen über dieses Hadith und bestimmt Barakallahu fikum bei diesem Beispiel. Der hat gesagt, ich möchte den Wissenden haben. Die haben ihn zu einem Nichtwissenden geschickt. Und dann, ich möchte zu Wissenden, der war bei Alim. Und dieser Unterschied ist sehr schön. Und dann Barakallahu fikum, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Tore von der Reue offen gelassen hat, bis die Sonne vom Westen aufgeht. Das nächste Mal werden wir inshallah eine großartige Reuegeschichte erklären. Und zwar Barakallahu fikum von Ka'b ibn Malik. Und das ist bezüglich des Buch. Das ist sehr schön. Das braucht auch ein bisschen Zeit. Vielleicht werden wir teilen auf ein oder zwei oder drei Unterrichte. Al-Mara al-Qadima, sallallahu barakallahu fikum, an Qussat Ka'b ibn Malik wa taubatihi. Alli hier kann, ba'd Ghazwat Tabuk, barakallahu fikum. Fa'asallah subhanahu wa ta'ala. Fa'asallah subhanahu wa ta'ala. أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه إنه على كل شيء قدير. يا رب تراي فير مينوت الفيف خاق. إذا عندكم سؤال تفضلوا على الموضوع بس على القشيشة نفسها. لما فراغن هات سو ديزا قشيشة دم بتشي. ما في عندكم وكفى الله المؤمن القتال يا جامع أنت مسكر عن مقدر. والله لا. Ein Mann ist in die Moschee gegangen, in die Moschee war zu. Ein Mann, der faul war. Der ist in die Moschee gegangen und die Moschee war zu. Der hat gesagt, der hat so gesehen, die Moschee ist zu, ja? Der hat gesagt, du Moschee, du bist zu und ich will nicht mehr beten. Und deswegen, deshalb, habt ihr Frage, bitte schön, habt ihr nicht? Ihr seid zu und ich gehe weg. طيب ان شاء الله بارك الله فيكم morgen machen wir weiter nach Isha Gebet mit Riyad mit Subul Salam. Wir erzählen jetzt über die die Art und Weise, wie man betet, inshallah. غدا إن شاء الله نتابع في سبل السلام وصلنا إلى تقريبا كيفية الصلاة. حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.